Bitteschön. Hallo, guten Abend. Ich bin Yahya Avci und ich bin der diensthabende Arzt. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, guten Abend. Ja, Hallo. ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne, kein Problem. Ja, okay. Zuerst möchte ich ein paar Ihre persönlichen Daten sammeln. Ja, abgemacht. Nein, wieso wollen Sie meine persönlichen Daten? Ich habe ein Problem, Herr Doktor. Ich möchte über meine Erkrankung mit Ihnen sprechen. Ja, aber zuerst müssen wir Ihren persönlichen Daten, um sicher sein, vielleicht etwas Ungewöhnliche oder die Patienten verwechselt miteinander. Deswegen müssen wir So, jetzt. Sie haben doch meinen Namen, oder? Oder brauchen Sie doch mal meinen Namen? Nein, Namen, nur Namen und ja. Okay, wie heißen Sie? Friedrich Naumann. Friedrich Neumann. Naumann. Naumann. Naumann. Ja. Naumann. Mit AU, ja. Ja, genau, so wie man es ausspricht. Okay. Naumann. Ja, okay. Und wie alt sind Sie, Herr Ich bin Naumann? 38 Jahre alt. 38 Jahre. Und wann genau sind Sie geboren? Oh, haben Sie das nicht? Entschuldigung. Am 28. April. 28. April, ja, okay. Und wie groß sind Sie? 1924, 14. 84, Nee, 9, 18, nee. 84. Zwei Tage, nein, nicht 19. 84. 84, genau, Ja, Entschuldigung. okay. Wie groß sind Sie, Herr Neumann? Ich bin circa 1,72 Meter. Und wie viel wiegen Sie? Oh, ich glaube, 93 Kilo war ich zuletzt. 93 Kilo. Okay, Herr Neumann, was verstehst du uns? Oh, Herr Doktor, ich habe seit heute Mittag starke, starke Schmerzen auf meinem rechten Bein oder eher am Rücken. Rechte Bein. Seit heute Mittag. Seit heute Mittag, ja, Ja. das hat vor 2, 3 Tagen angefangen, aber heute Mittag ist es, seit heute Mittag ist es ganz schlimm. Wann haben Sie diese Schmerzen genau angefangen? Seit 3, 4 Wochen, Nein, vier nein, Tagen, seit ja? circa 3 Tagen habe ich Ja. schon leichte Schmerzen, aber seit heute Mittag ist Ja, es ganz schlimm. ganz schlimmer. Sind die Schmerzen schlimmer geworden, ja? Ja, genau. Ich Und kann kaum stehen. wann genau sind die Schmerzen? Rechte Bein, Also hinter das fängt oder? am rechten Rücken an und das strahlt so über meinen Po, über das Bein bis zum Fuß. Und Fuß, ja? Ja. Ich habe schon so viele Medikamente genommen, aber es hilft gar nichts. Ja, was nehmen Sie dagegen? Ach Gott, ich habe einiges genommen. Das war Ibuprofen, dann Ja. habe ich Paracetamol genommen und heute habe ich nochmal zusätzlich Novalgien genommen, extra. Aber das hat Ihnen nicht geholfen, ja? Immer nur ganz kurz, eine halbe Stunde und dann geht es wieder los. Ja. Und wie können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind sie ziehende, drückende? Ach so, es ist mehr so ziehende Schmerzen, ja. Ja. Das ist manchmal wie ein Blitz, ganz schlimm. Ich kann kaum auf dem Bein stehen. Und haben Sie diese Beschwerden früher schon einmal gehabt? Nein, nein, ist das Nein. erste Mal, habe ich nicht gehabt. Und Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr, sehr leichte Schmerzen und ich würde sagen, schon seit heute Mittag ist es bei 8, 9, vielleicht sogar 10, würde ich sagen, ganz schlimm. Ja. Und haben Sie das Gefühl, Ihre Bein, Taubheit oder Kribbeln? Hast du gemeint, ob mein Bein taub ist? Ja. Ganz taub, ja. Das stimmt, ja, ja. Ja, und hat ihr Haut des Beines verändert? Wie die Haut, wie meinen Sie ja, das? Ja, die Haut des ihres Bein hat sich verändert. Sie meinen die Hautfarbe? Ja, Hautfarbe, ja. Nein, da hab ich nichts bemerkt, ja. Nein. Und haben Sie das bemerkt, Ihrem Fuß oder Ihrem Bein, Kraftverlust? Kraft, ja klar, ich sage ja vorhin, ich kann kaum stehen, ich kann auf den rechten Fuß kaum laufen. Ja. Also da ist die Kraft deutlich weniger geworden, das stimmt schon. Deswegen bin ich ja bei Ihnen. Ja, okay. Sie haben selbst entschieden, dass Sie uns gekommen sind. Herr Neumann. Oh, Herr Doktor, wie lange wollen Sie noch reden? Wollen Sie mir nicht etwas gegen die Schmerzen geben? Das ist ja ganz schlimm. Ja, können Sie diese Schmerzen bis ich glaube nicht mehr. Es ist echt ja, ganz schlimm. Mehr. Bitte geben Sie mir was gegen die Schmerzen. Okay. Das ist im Moment ganz schlimm. Jetzt lege ich bei Ihnen einen Wellenzugang und gebe ich Ihnen einen Schmerzmittel. Okay. Bitte was richtig Gutes. Also. Ja. Es ist ja kaum auszuhalten. Das ist ja furchtbar. Bitte. Ja, okay. Jetzt gebe ich Ihnen. Das hilft besser, oder? Ja, noch nicht, aber ich hoffe, dass es jetzt langsam besser wird. Ja. Ja, okay. Was haben Sie mir gegeben? Was ist das? Ja, das ist ein starke Analgetika. Okay. Vielleicht, ja. Dürfen wir weitermachen? Ja, bitte. Ja. Vielen Dank. Ja, okay. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Nein, ich habe ja gesagt, ich habe schon verschiedene Schmerztabletten probiert, aber geholfen hat eigentlich nichts. Nichts. Und oder sind die Schmerzen lagerungsabhängig? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Mal ist es im Sitzen besser, mal im Liegen, aber dann wird es wieder schlimmer. Ja, beim Sitzen? Egal, wie ich mich bewege, es tut alles weh. Oder beim Hochlagerung ist auch. Ja, es tut immer weh. Immer weh, ja. Wie viel Meter können Sie ohne Schmerzen oder ohne Pause? Nee, geht gar nicht. Also ich kann kaum stehen. Ich kann gar nicht laufen. Nein. Ja, Sie haben gesagt, seit 3 Tagen haben Sie diese Schmerzen. Ja, damals auch. Ja, das hat ja langsam, das hat sehr langsam angefangen. Dann ging es einigermaßen, aber seit heute Mittag ganz schlimm. Okay. Und haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Fieber habe ich jetzt nicht. Nein, ich kann kaum schlafen oder ich kann mich gar nicht bewegen. Wegen den Schmerzen. Ja, okay. Herr Neumann, haben Sie in der letzten Zeit ungewollt Apotheke zugenommen? Nein. Nein. Ja. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ist Ihnen übel? Ja, durch die Medikamente habe ich ein bisschen Magenschmerzen. Ja, wegen Medikamente. Oder? Ja, ansonsten habe ich nicht. Ja, okay. Sehr schön. Ja, haben Sie Probleme beim einzuschlafen oder durchzuschlafen? Normalerweise nicht, aber jetzt mit den Schmerzen kann ich kaum schlafen. Ja. Okay. Herr Neumann, haben Sie irgendwelche chronische Vorerkrankungen in Nein, also einem? bisher war alles ganz in Ordnung. Ich hatte bisher keine Ja, sehr Erkrankungen. schön, sehr schön. Und wurden Sie schon einmal operiert? Nein. Nein. Okay. Und nehmen Sie regelmäßig irgendwelche Medikamente? Nein, normalerweise nehme ich eigentlich keine Nein. Medikamente. Ja, sehr schön. Und reagieren Sie allergisch irgendwelche Medikamente? Ich wüsste jetzt nicht, nein, also bisher habe ich Da keine oder Allergien. ja oder Lebensmittel, Nein, nein, nein. Also ich kann alles essen und trinken. ja, sehr schön. Und sind Sie gegen Corona geimpft? Ja, ich habe schon drei Impfungen, ja. Ja, drei Impfungen. Sehr schön. Und waren Sie schon in der letzten Zeit im Ausland oder haben Ach Sie so, im Ausland, eine nein. längere Zeit gereist? Nein, nein, habe ich nicht gehabt, nein. Ich war nur im Okay. Sommer, jetzt vor 6 Wochen war ich für ein paar Tage in Italien, aber das war jetzt nur ganz kurz. Ganz kurz, wie lange dauert Ihre Reise? Italien, das ist ja hier Ja, mit mit dem dem Flugzeug Auto, mit dem oder mit dem? Auto 6 Stunden von hier. Ja, okay. Vor 6 Wochen, Ja, jetzt im Sommer, genau. ja. Aber da hatte ich keine Probleme. Gut, die Autofahrt war etwas länger, aber sonst war Ja. alles okay. Und rauchen Sie, Herr Neumann? Wir rauchen? Nein. Nein. Und trinken Sie Alkohol? Noch sehr, sehr selten. Ja. Was meinen Sie, sehr selten? Ja. Ach, wenn einmal Ein. Fest ist oder bei einer Feier, aber ansonsten trinke ich Ja. keinen Alkohol. Ja. Sehr schön. Und eine Frage noch, das muss auch fragen. Nehmen Sie Drogen? Wie Drogen? Ja. Nein, nein, nein. Also meine Ja. größte Droge ist Schokolade und Kekse. Ja, das auch. Und hat sich Ihr Appetit in der letzten Zeit verändert? Nein, nein. Appetit Nein. ist immer gut, zu gut manchmal. Ja. Okay. Und haben Sie oder gibt es in Ihrer Familie, in Ihrer Verwandtschaft, in Ihrer Nähe irgendwelche Vorerkrankungen? Nicht, dass ich wüsste, nein. Nein, ja. Sind Ihre Eltern leben noch? Ja. Meine Eltern leben noch, Ja. soweit ich weiß, sind die auch gesund und haben keine Erkrankungen. Also, Ja, sehr schön. und soweit ich weiß, haben sie auch keine Tabletten. Ja, und Sie leben sehr gesund, ja. haben Sie Geschwister? Ich habe nur noch eine Schwester, ja. Ja, und ist sie auch gesund? Sie Ja. ist auch gesund, Ja, ja. sehr schön. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Gärtner. Gärtner. Arbeite im Garten. Das Ja. Seit wann? sind jetzt circa 10 Jahre mehr. 10 Jahre. Und ja, sind Sie verheiratet? Herr? Nein. Nein, nein, ja, okay. Haben Sie Kinder? Nein, auch nicht. Ja. Und ja, haben Sie viel Stress bei der Arbeit oder bei Ja, natürlich. normaler? Also, das Ja. ist schon ein sehr stressiger Beruf. Wir haben Ja. sehr viel zu tun. Ja. Wir haben Ja, viele Aufträge und wie das viele muss immer. Stunden pro Tag arbeiten Sie? Ja, das sind schon manchmal 10 bis 12 Stunden, ja. Ja, Das sind sehr viele. das ja, sehr viel. Vielleicht war auch in letzter Zeit die Arbeit zu viel. Das kann gut sein. Wir haben, bevor das mit den Schmerzen losging, beim letzten Auftrag im Garten sehr viele Bäume gesägt und mussten auch schwere Sachen tragen. Ja. Ich befürchte, dass es da angefangen hat, ja. Und sind Sie oder stehen Sie immer stehen, während der Arbeit stehen Sie immer oder ja, Sie sind beugen. Nein, nein, oder? Sie müssen uns natürlich immer wieder bücken und beugen, ja, auf die Hand, ja, auf die Knie, und müssen auch viele, ja, schwere Äste schleppen. Mhm. Oder auch mal Steine tragen. Das ist schon manchmal sehr schwere Arbeit, ja. Ja, okay. Herr Neumann, treiben Sie Sport? Soweit ich Zeit habe, ja. Ja, was treiben Sie? Was ich mache an Sport? Also ich spiele manchmal Volleyball und manchmal Tennis. Ja, sehr schön. Herr Doktor, was mir jetzt vor einer Stunde aufgefallen ist, ich wollte auf Toilette und konnte plötzlich mein Urin nicht mehr halten. Ja? Das ist von alleine weggegangen. Ja, Sie meinen, Ihr Urin nicht bei der Stuhlgang oder bei der Wasserlassen? Haben ja, beim Wasserlassen, ja, normalerweise. Ja. Das war ganz komisch. Ich konnte den Urin nicht mehr halten, das läuft von alleine weg. Ja. Ganz komisch. Und haben Sie das bemerkt im Blut im Urin, oder? Blut habe ich jetzt nicht gesehen, nur dass es einfach weggeht. Ich kann den Urin schlecht halten, das läuft von alleine weg. Und riechen Sie, oder? Riecht das Urin oder nicht? Ja. Urin, nein. Nein. Ja. Wie immer, aber es ist halt komisch, dass ich den, dass der Urin nicht mehr halten kann. Ja, und haben Sie noch etwas Beschwerden? Außer, nee, das ist doch genug. Also das Bein ist, möchte. Ja, und dieses Problem bitte löst und auch das mit dem Urin. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt oder ob das was anderes ist, aber. Ja, das ist eine komische Symptom, außer diese ihre Ich weiß, es ist in der Art, keine Ahnung, deswegen hergekommen. Ja, es kommt darauf an, dass anders, ja. Vielleicht, ja, wir zurück Ihren, unsere Gespräch. Herr Neumann, ich denke, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Ja, möchten Sie etwas hinzufügen? Vielen Dank, bitte helfen Sie mir. Helfen Sie, dass die Schmerzen weggehen. Ich halte es nicht mehr aus. Die Infusion hat jetzt ein bisschen geholfen, aber ich habe Angst, dass es wieder schlimmer wird. Und bitte schauen Sie nach, was es ist. Ja, was denken Sie, was es ist? Ja, ich verstehe Sie ganz gut, Herr Neumann. Das ist eine Schmerz, dass die eine schmerzhaft ist. Es ist früh, es ist zu früh, etwas zu sagen, aber ich habe einen Verdacht auf Ihren Venenverschluss, Ihren Venen der Beinen haben Verschluss. Aber ich denke, dass da in den Venen ein etwas verschlossen ist. Ja, es kann sein, aber es muss bestätigt werden. Was machen Sie da? Wie wollen Sie das bestätigen? Zuerst, ich würde gerne körperliche Untersuchung. Danach werde ich bei Ihnen Blut abnehmen und ein Ultraschall Ihren Extremität durchführen. Okay. Ja, vielleicht Doppler Ultraschall. Ein Ultraschall wollen Sie machen? Ja, okay, okay, gut. Ja. Und bitte beeilen Sie sich, dann machen Sie schnell. Nach dieser Untersuchung werde ich mit meinem Oberarzt besprechen, wie wir weiter vorgehen. Danach gehe ich zurück und rufe ich Sie wieder auf, ja? Okay, alles klar. Bitte, gut, dann beeilen Sie sich bitte, ja? Okay, bis gleich. Haben Kollegen andere Fragen? Also, die Diagnose, muss man sprechen, überlegen, ob das Diagnose stimmt, ganz anderes was. Sie haben die Fragen, ja, wenn Sie so etwas denken und dann sie müssen einfach fragen, haben sie geschwollene Beine oder Beine. Ganz anderes, was sie haben gesagt. was seine genau. Und woran denkt man natürlich als erstes? Welche Diagnose kommt in Betracht? Genau, also eher, es ist eine, wie beschreibt man diese Schmerzsymptomatik? Eine Lumboischialgie. Ja? Das komplette rechte Bein tut weh, das fängt von dem Rücken an, das strahlt bis zum Fuß, es ist taub, starke Schmerzen und ganz wichtig, das Wichtigste kam am Schluss, er hat gesagt, er kann sein Urin nicht halten, er ist Inkontinenz. Also eine Harninkontinenz. Das ist eine absolute Indikation für eine was? Haben wir Chirurgen unter uns? Operation. Für eine Operation, und zwar für eine dringende Operation. Dringend. Ja. Stuhlinkontinenz oder Harninkontinenz bei Bandscheibenvorfall ist eine dringende OP-Indikation. Hat also mit Venen nicht so viel zu tun. Ja. Okay, aber kein Problem, deswegen reden wir miteinander. So, jetzt machen wir mal Oberarztübergabe und dann können wir uns immer noch unterhalten. Ja, okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ah, der Herr Kollege, der eifrige Kollege aus der Türkei. Guten Abend. Hatten Sie Zeit für mich? Ja, aber ich habe natürlich. Eine neue Patientin aufgenommen. Und, aufgenommen, würde, ja. Okay. Und ich würde gerne ihn berichten. Okay. Über ihn berichten oder ihn vorstellen? Jawohl. Ja. Friedrich Neumann ist 38 Jahre alt, 1,72 Meter groß und 93 Kilo schwer. seit drei Tagen bestehende progrediente rechte Bein Schmerzen im Bereich rechten Bein vorgestellt. Die Schmerzintensität seit 8 von 10 und die Schmerzen wurden in Gesäß und im Fuß ausstrahlen. Wo sind die Schmerzen? Ja, die Schmerzen die Schmerzen strahlen. Ja, die strahlen in den Fuß und genau, strahlen von der Lendenwirbelsäule in den Fuß, ja. Lendenwirbelsäule oder? Vom Rücken hat der Patient gesagt, ja. Ich habe gehört, Po hat er gesagt. Po. Über den Po, genau, über den Glutealbereich. Ja. Ja. Ja, von Po. In den Glutealbereich und in den Fuß ausstrahlen. Genau. Dagegen habe er Ibuprofen, Paracetamol und Novalgin eingenommen. Aber es zeigte sich unter Medikamente keine Besserung. Jawohl, also gut. Ja, und der Patient beschrieb die Schmerzen ziehende und der Patient habe diese Schmerzen früher noch nicht gehabt. Noch nie gehabt, okay. Ja, und der Patient klagte über Parästhesie, Kraftlosigkeit und ja, Kribbeln auch, ja. Das ist die Parästhesie oder Kribbelparästhesie. Ja, und Zudem gab er an auch könne nicht mehr laufen. Warum? Er habe starke, ja, wegen ihren starken Schmerzen. Wegen den starken Schmerzen, okay. Ja. Mhm. In der vegetative Anamnese war unauffällig, bis auf Insomnia, schmerzbedingte Insomnia und Inkontinenz. In der Vorerkrankungen, was für eine Inkontinenz hat er? Eine Harninkontinenz oder eine Stuhlinkontinenz? Harninkontinenz. Eine Harninkontinenz. Mhm. Seit wann hat er das? Seit heute Mittag. Ja. Seit heute Mittag, okay. Ja. Mhm. Also das ist relativ frisch, okay. Mhm. Ja, und in den Vorerkrankungen, ja, oder an Vorerkrankungen und OP-Geschichte seien bei ihm nicht bekannt. Er nehme keine Medikamente. Die Allergien sei bei ihr nicht bekannt. Er habe bei ihm nicht bekannt. Er habe dreimal oder vollständig geimpft gegen Covid. Was nochmal? Er den Satz richtig machen? Er? Ja, er habe oder er sei. Ja, er sei vollständig gegen Covid-19 geimpft. Sehr gut, okay. Ja, vor 6 Wochen sei er nach Italien mit seinem Auto gefahren. Mhm. Und es dauert ungefähr 6 Stunden. Tabak- und Drogenabusus wurden verneint. Alkoholkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese ergab sich keine, Familienanamnese war unauffällig. Mhm. Er sei Gärtner vom Beruf seit 10 Gärtner. Jahren. Gärtner. Ja, Gärtner vom Beruf seit 10 mhm. Jahren. Er sei ledig, habe keine Kinder, treibe Sport, besonders Volleyball und Handball. In der Was ist Ihre Vermutung? Was ist Ihre Arbeitsdiagnose? Ja, als diese anamnestischen Angaben deuten am ehesten sakral disk hernia, ja. Sakral, sakrolumbal diskus hernia. Lumbosakral diskus hernia. Okay. Okay. Und als Differentialdiagnosen kommen peripherer arteriär Verschlusskrankheit. Oder Kraftlosigkeit. Oder Ischial. Spinoischial Syndrom vielleicht. Spinalkanalstenose. Ja, Spinalkanalstenose. Okay. In Betracht. Als erstes wurde ich körperliche Untersuchung. Danach werde ich Röntgen von Lumbarbereich veranlassen. Okay. Was noch? Nur Röntgen? Nein, danach MRT. MRT. Ja, so wie MRT veranlassen. Was wollen Sie im MRT sehen? Ja, bei der MRT, ja, wo, ja, möchte ich die Weichbereiche oder ja, Spinalkanale überprüfen, ob es Hernie gibt. Ja. Also Sie wollen schauen, ob ein Bandscheibenvorfall vorliegt, oder eine Spinalkanalstenose, genau. Mhm. Okay. Und, warum hat er seine Harninkontinenz? Wissen Sie das? In der Harnweginkontinenz oder bei der Harnweginkontinenz müssen wir sofort. Nicht Harnweg, sondern Harninkontinenz. Als Harninkontinenz müssen wir sofort operieren. Müssen wir sofort den Patienten operieren. Mhm. Also Sie meinen, das kommt durch einen schweren Bandscheibenvorfall? Ja, ja. Mhm. Okay. Und was noch? Ich würde gerne auch die neurochirurgische Konsult beantragen. Ja, aber ich würde erstmal, also Sie können ein MRT machen, wenn es schnell geht. Mhm. Wenn Sie keinen MRT haben, was machen Sie dann? Was mache ich? Ja. Nur Röntgen? Ja. Ja, ich denke, Röntgen Röntgen ist nicht genug für diesen Patienten. Vielleicht CT auch. Ja, genau, ein CT ist relativ schnell machbar. Ja. Und da sieht man auch schon einige Strukturen ganz gut. Also wenn ein MRT nicht möglich ist, dann könnte man schnell eine Computertomographie durchführen. Jawohl. Mhm. Okay, gut. Dann danke ich Ihnen. Also der Patient kommt, um es kurz zusammenzufassen, mit einer akuten Lumboischialgie rechts, bei einem Bandscheibenvorfall. Ja? Ja. Welche Höhe? Wahrscheinlich LBK 4, 5 und vielleicht S1, S2 auch noch. Mhm. Und der Auslöser ist wahrscheinlich die schwere Arbeit bei der Gartenarbeit gewesen. Ja. Okay. Ja. Gut, gibt es noch Fragen? Ich habe nicht gehört, Lumbalbereich. Also eine Thrombose? Aber gut, auch eine Thrombose muss man denken. Sie haben ja an die Reise. Er hat ein bisschen irritiert, das ist richtig. Aber es ist eher eine Lumboischialgie. Mhm. Und natürlich muss man auch eine Thrombose denken, das ist richtig. Aber dann hätte man nochmal die Füße, die Waden angucken müssen. Ja? Mhm, ja. Und das nochmal anschauen müssen. Ja. Okay, sehr gut.